Schwärmer-Spezial mit Charlie 2000. Heute haben wir wieder ein Gewinnspiel. Viel Spaß und ganz dufte Musik. Roadrunner, 20:07, Nachtschwimmer. Heute haben wir ein Gewinnspiel. Und natürlich die doofe Witze, die kommt nachher auch noch. Take your time.

Kenny Loggins, super stark. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Nachtschwärmer, jetzt geht's los. For the best in Disco Music, stay right where you are. Jetzt machen wir nämlich heute ein Gewinnspiel mal vorgezogen, zu vorgezogener Zeit. Vielleicht kriege ich dann zwei rein heute Abend. Juhu! Jetzt kommt wieder ein Mix und ihr müsst fünf Interpreten erraten. Da kommen also jetzt Songs, die kennt normal jeder Nachtschwärmer. Jetzt geht's los. la long long le long long long a la la la la long a la la la la long long le long long. Na, schau mal, wie sieht's aus? Da sind doch 5 in den Bretten rauszufinden. Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. Jetzt noch kurz die Termine von Charlie und dann geht's los mit der Auflösung unseres Gewinnspieles. Vorher habe ich die Zeit falsch gesagt. War ich schon bei 21 Uhr dabei? Haben wir 20.30 Uhr gehabt? Das glaube ich doch nicht. Ein Hörer greift zum Telefon, glaubt, er weiß die Nummer schon. Doch mangels Konzentration kommt's zur Eskalation. Und das geht so. Ich versuch's den ganzen Tag, weil ich was zu sagen hab. Wie war nur die Nummer? 07229 30 77 30. Kummer, Kummer, wie war nur die Nummer? Wüsste ich nur, wo sie steht, sonst bin ich doch nicht so blöd. Thank you. let's go. Rofo, let's go. Dieser Titel lief übrigens auch am Freitag in Horb unter anderem. Und da haben wir ein paar Mädels ein Fax, ein ganz, ganz heißes Fax geschickt. Achtung, Achtung, die große Bitte geht an die vier süßen Jungs, die am Samstag in der Hohenberghalle in Horb so gegen 1 Uhr mit uns drei Mädels Rofo getanzt haben. Wir hätten euch gern näher kennengelernt. Ruft hier an beim Sender und ich gebe dann die Adresse weiter. Jetzt habe ich meine erste Kandidatin. Das ist nämlich die Janine aus Dornstetten. Hallo Janine. Hallo. Ja, so, du sagst mir jetzt 5 Interpreten? Ja, genau. Bin ich mal gespannt. Bitte schön. Also, das war More and More von Captain Hollywood. Richtig. Dann Don't You Want Me, Felix. Ja. It's My Life von Dr. Alban. Ja. Sweat von Inner Circle und One Love von Dr. Alban. Super, jawoll. Das gibt eine CD. Ah, super. Du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Come on, let's have some good time. Fun, get your groove on down. Get off your home, come on. Look here now.

amazing. Und jetzt machen wir dann auf Debitch Mode. Oh, 21.53 Uhr, Nachtschwimmer? 20.53 Uhr. Ich glaube, ich brauche die Stadtbrille. Das gibt's doch nicht. Ja, aber hier steht alles voll mit Cards. Die muss ich jetzt mal auf die Seite tun hier. So, jetzt sehe ich die Uhr besser. Gut. Da habe ich ja jede Menge Grüße wieder. Das habe ich mal wieder was angefangen. Alex, nee, jetzt grüßen wir erstmal der Jochen aus Mannheim. Grüßt die Bianca aus Mannheim. Dann wird der größte Herr Hubert Winterer. Ja, der Hubert wird gegrüßt. Und der Karl Hettel, der ist nämlich Fußballer. Die sind beide in Blittersdorf beim Wolfgang, beim Masseur und lassen sie gerade einmassieren. Aha. Und dann haben wir einen Geburtstag. Unter anderem, natürlich grüße ich alle, die Geburtstag haben, stellvertretend die Alexandra aus Fischbach, das ist bei Niederösterreich, Villingen-Schwenningen. Und die gratuliert und alle, die bei ihr sind. Ja, genau, nochmal. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Woo! Happy Birthday to you. Von Charlie. So, für alle Junggebliebenen habe ich jetzt eine ganz deftige Oldie-Session. Keiner schaltet ab, sonst ist er kein guter Nachtschwärmer. Ein Oldie Buddy Holly Spezial. We'll be right back. station all over the nation, like round and round, upside down. Live a more life till your feet on the ground, then put your hands up in the air, wave them like you just don't care. And if you're ready to rock, then rock with me, and somebody say, oh yeah. Bobo, somebody dance with me, yeah. Promedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice.